Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR-Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind heute ausschließlich hier im Fernsehen, im WDR-Fernsehen und im ARD-Digital-Kanal 1 Festival zu sehen. Unser Thema heute Nacht heißt In der Not im Stich gelassen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die von anderen, vielleicht sogar von sehr nahestehenden Menschen in großer Not einmal oder grundsätzlich im Stich gelassen wurden. Vielleicht nachdem eine schwere Krankheit diagnostiziert wurde und der Partner war weg. Oder während eines Überfalls haben sich die besten Freunde davon gemacht und ihr standet alleine da. Oder vielleicht in einer schweren Katastrophensituation hat man euch alleine gelassen, hat man euch im Stich gelassen. Das ist unser Thema. Und wenn ihr mir gerne eure Geschichte erzählen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Natascha. Natascha ist 33. Guten Morgen. Hallo? Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Natascha. Schön, dass du da bist. Ja. Und du hast dich zu diesem Thema gemeldet, in der Not im Stich gelassen. Ja, also meine Geschichte ist, also ich habe so vor einem halben Jahr, habe ich halt einen schweren Suizidversuch hinter mir. Und war auch sehr kritisch, 3 Tage mit richtig Lebensgefahr, künstlichem im Koma, alles drum und dran. Was hattest du gemacht? Hattest du Tabletten genommen? Ja, ich habe Tabletten geschluckt, aber richtig en masse, also es waren bestimmt 200 Stück oder was, also es war sehr massiv. Und und das Traurige daran ist, also es sind ja auch Familienangehörige benachrichtigt worden und meine Eltern. Also man muss jetzt sagen, also während ich im künstlichen Koma war, haben die sowohl meinen Bruder als auch meine Eltern nicht erreichen können, weil die unterwegs waren. Mhm. Aber dann sind sie ja erreicht worden und sie haben ja auch die Nachricht bekommen. Mhm. Ja, und meine Eltern sind halt nicht zum Besuch gekommen. Die sind nicht zu Besuch ins Krankenhaus gekommen, obwohl du im Koma gelegen hast, also mit dem Leben gerungen hast. Ja, sie sind jetzt zwar ausgewandert, also es werden dann herfliegen müssen. Wo leben die Eltern denn? In der USA. Mhm. Und sie hätten dann herfliegen müssen. Ja. Aber ich war auch danach in der Psychiatrie, weil die haben mich von der Intensiv auch gar nicht so nach Hause gelassen. Was ist denn mit dem Bruder? Ja, der Bruder, der hat sich gemeldet. Der hat sich gemeldet. Der ist auch vorbeigekommen und der war auch super lieb. Aber du fühlst dich von den Eltern im Stich gelassen? Ja. Dass die, obwohl sie sehr weit weg leben, hätten sie sich ins Flugzeug setzen können und wären in einigen Stunden hier gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wer hat dich denn... In einer Woche. Bitte? Man kriegt schon einen Flug in einer Woche oder halbe Woche. Ah ja, natürlich, wenn man das will. Und wer hat dich denn gefunden, Natascha? Ja, ich habe selber noch die Kurve gekriegt, aber echt zu kurz verknappt, irgendwie doch den Rettungswagen zu rufen. Da hatte ich aber noch die Scham. Ich wollte den erst nicht anrufen und ich habe es gerade eben noch Name sagen können, Adresse sagen können und mehr konnte ich gar nicht sagen. Danach war ich auch schon bewusstlos. Also, warum hast du dir das Leben nehmen wollen? Ja, weil ich eine sehr schwere Depression habe und die Depression ist ausgelöst vor einem Jahr circa. Da ist eine sehr langjährige Beziehung, die ist auseinandergegangen. Mhm. Ich war rheumakrank oder bin auch noch rheumakrank. Und der Partner sagte mir dann halt, dass ich ihm zu schwer krank sei, dass er nicht mit klarkomme. Und dann hieß es auch noch, dass ich berufsunfähig bin, generell wahrscheinlich nicht mehr arbeitsfähig bin. Und ach so, da kam ganz viel kam da zueinander, wo du dann irgendwann kein Licht mehr gesehen hast und sterben wolltest. Ja, und das ist auch nach wie vor, dass ich noch nach wie vor sehr stark suizidgefährdet bin, weil ich habe so meine Normen verloren. Also meine Normen waren früher so typisch gesellschaftsmäßig, so Beruf, Familie, Partner also quasi zu haben. Und lass mich mal noch was zu deinen Eltern fragen. Wie lange leben deine Eltern schon in den USA? Oh, jetzt schon mehrere Jahre. Mehrere Jahre. Und wie war dein Verhältnis bisher zu deinen Eltern? Ja, war schon immer ein bisschen komisch, aber nicht so, dass ich hätte eigentlich schon erwartet, dass sie vorbeikommen. Aber ich denke mal, dass sie einfach nicht mehr klarkommen mit der Situation. Also haben Sie sich am wenigsten, haben Sie sich am wenigsten regelmäßig telefonisch dann in dem Krankenhaus oder bei deinem Bruder gemeldet und gefragt nach dir? Ja, meine Mutter schon. Mein Vater ist ein paar Monate nicht ans Telefon gegangen erstmal. Der ist da gar nicht mit klargekommen. Wann hast du denn dann zum ersten Mal mit denen telefoniert? Als ich in der Psychiatrie war. Dann, also nach 4 Tagen, als ich aus dem Haus war. Hast du denn angerufen oder haben sie dich... Dann hatte mein Bruder auch schon mit denen telefoniert und der war dann auch da und die hatten dann auch angerufen. Wie war das für dich dann, mit den Eltern zu sprechen? Hast du mit beiden gesprochen? Ja, mein Vater hat ja ein paar Monate nicht mit mir telefoniert. Ach so, so wie du es gerade gesagt hast. Ja. Das habe ich jetzt zeitlich nicht richtig eingeordnet. Da hast du nur mit der Mutter gesprochen. Dennoch, wie war das dann für dich, mit der Mutter zu sprechen, die dich eigentlich nicht dann besucht hat, als du mit dem Leben gerungen hast? Ja, sie fragte schon, also ob sie dann vorbeikommen solle. Da habe ich auch gesagt, nee, brauchst du nicht, weil mir das auch zu doof war. Ich habe mich nicht getraut, so ja, wäre schon schön. Und ich hatte auch Angst, dass das zu Problemen kommt, weil mein Vater sehr schwer mit Krankheiten umgehen kann. Und da habe ich gedacht, wenn er nachher dann doch mitkommt, dann gibt es nachher nur Ärger und Krach. Und das konnte ich ja in so einer Situation nicht auch noch gebrauchen. Verstehe. Ja. Sind deine Eltern wohlhabend? Ja. Ja. Also finanziell wäre das auch kein Problem gewesen, hierher zu kommen? Nee, überhaupt nicht. Deswegen sind deine Eltern vor ein paar Jahren ausgewandert in die USA? Mein Vater war selber krank und die wollten einfach ein neues Leben einfach haben und ein ärmeres Gebiet. Und so. Und arbeitet dein Vater dort oder hat er so viel Geld? Er arbeitet dort? Nee, er arbeitet auch dort. Ja. Ja, das sind natürlich schlimme Sachen, wenn es um so eine ernste Sache geht und wenn dann die Eltern nicht zu einem stehen. Das ist schon sehr traurig. Ja. Wie geht's dir heute? Du hast gerade eine Andeutung schon gemacht, Natascha. Wie geht's dir? Ja, leider noch sehr schwer depressiv. Also ich habe zum Glück also einen super Freundeskreis, Bruder steht zur Seite. Also das ist auch nicht das Problem, dass ich einsam bin oder so. Mhm. Aber ich bin trotzdem sehr schwer depressiv und mir fehlen so die Normen. Also mir fehlt einfach irgendwie so ein Lebenssinn. So. Mhm. Also ich finde das irgendwie völlig sinnlos, dass ich da bin und völlig nicht gerechtfertigt, dass ich übrig bin für die Gesellschaft, dass ich keinen Zweck erfülle und dass ich eigentlich eher aus dem Leben aussteigen wollte. Deswegen. Und du hast im Moment auch noch keinen Beruf, keinen Job? Nee, ich bin ja arbeitsunfähig momentan. Ach so, ja. Also ich bin auch berentet. Ah ja. Bist du noch in psychiatrischer Behandlung? Ja, das bin ich. Und hast du das Gefühl, dass dir das gut tut und dass das erfolgreich ist? So richtig weiter komme ich eigentlich gar nicht im Moment, muss ich echt sagen. Also das klingt doch immer sehr stark. Und ist auch nicht mein einziger Versuch gewesen. Also ich habe mehrere hinter mir. Aber interessant ist ja, dass du selbst noch den Krankenwagen angerufen hast. Das heißt, da ist ja schon noch ein großer Wille zum Leben da gewesen. Ja. Also wenn jemand gänzlich aufgegeben hat, der ruft nicht mehr den Krankenwagen an. Das stimmt. Ja. Ja, das ist auch zum Glück ambivalent. Also die Menge, die ich natürlich genommen habe und so lange, wie ich gewartet habe, zeigt natürlich schon, dass der Wunsch sehr stark da war. Dass ich aber einen Krankenwagen gerufen habe, zeigt schon, dass der Wunsch auch zum Leben da ist. Ja, manchmal kriege ich die Kurve, manchmal sage ich Bescheid, manchmal sage ich auch gar nicht Bescheid. Ja. Das eine Mal bin ich halt 10 Stunden später gefunden worden und ja. Natascha, möchtest du ein Gespräch mit meiner Psychologin noch führen? Ja, okay. Das würde ich dir sehr gerne anbieten. Freue mich, dass wir reden können. Das heißt, dass du gerettet worden bist. Und ich wünsche dir sehr, dass es weiter bergauf geht. Ja, danke schön. Von Herzen. Alles Gute wünsche ich dir. Legst du bitte auf und wir rufen dich gleich an. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, unser Thema heißt, falls ihr gerade reingezappt sein solltet, das Thema heißt, steht ja auch hier unter mir, in der Not im Stich gelassen. Wer von euch wurde schon einmal in der Not oder in großer Not im Stich gelassen? Von den vielleicht engsten Angehörigen, von dem Freund, der Freundin, dem besten Freund, der besten Freundin, vielleicht in einer Krankheitssituation, in einer Katastrophe, vielleicht auch in einer bei einem Überfall beispielsweise. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Hier ist Bettina. Bettina ist 46 Jahre alt. Guten Morgen, Bettina. Ja, hallo Domian, grüß dich. Wir haben vor ungefähr einem Jahr schon mal miteinander gesprochen. Damals hieß das Thema Spanner und Voyeure und ich war die Frau, die dir erzählt hat, dass ich seit 14 Monaten eine Beziehung mit meinem ehemaligen Spanner geführt habe. Der aktuelle Stand ist, dass er gewalttätig geworden ist in ganz massiver Form letzte Woche. Ich bin 6,5 Stunden in meiner Wohnung schwer gequält worden, gedemütigt worden. Er hatte sich Nachschlüssel besorgt, hat mir in der Wohnung aufgelauert. Was hat er gemacht in der Wohnung? Er hat hinter der Küchentür gestanden mit einem Schal und als ich die Küche betrat, hat er ihn dann erstmal um meinen Hals gelegt und zugezogen. Und ich habe hier gellend geschrien, sogar die Wohnungstür. Da ist man ja in dem Moment in absoluter Todesangst. War ich auch. Ich war 6,5 Stunden wirklich in absoluter Todesangst. Was hat er denn in diesen 6,5 Stunden alles gemacht? Er hat mich geschlagen, mit dem Hinterkopf auf die Couchkante geschlagen, er hat gewürgt, er hat geschrien, er hat mich erniedrigt in jeder verbalen Form und wollte jetzt, dass ich die Anzeige zurückziehe, die ich 2 Tage vorher wegen eines ähnlichen, aber wesentlich harmloseren Vorfalls bei der Polizei gestellt hatte. Und Das will ich mal unterbrechen. Ja. Ich erinnere mich sehr genau an deinen Anruf damals. Ja. Und das war eigentlich sogar, das endete ja sehr nett. Eine Geschichte, das war ein Spanner, was weniger nett ist, aber letztendlich habt ihr beiden euch dann gefunden und das war ein schöner Ausklang der Geschichte. Ihr wart ein tolles Liebespaar geworden. Genau, das war auch ein Jahr lang eine wirklich tolle Beziehung. Und ein Jahr lief es gut und dann passiert dieses Grauen, was du gerade erzählst. Ja, dann dazwischen sind dann schon noch einige andere Dinge passiert. Er ist fremdgegangen, dann kurz nachdem wir beide miteinander gesprochen hatten, das war die erste Geschichte, dann ist er im März schon einmal gewalttätig geworden und aufgrund dieser Tatsache hat er sich dann selbst in die Psychiatrie eingewiesen für 3 Monate. Hm. Erzähl mal was du gerade angefangen hast zu erzählen, den letzten schweren Vorfall, wo er 6 Stunden dich gequält hat. Ja. Wie endete das dann? Das endete damit, dass er dann morgens um 4:30 die Wohnung verlassen hat, nachdem ich ihm zugesichert habe, so wie die Post von der Polizei kommen würde, dass ich die Anzeige zurückziehen würde. Nur unter der Prämisse hat er mich überhaupt hier wieder in Ruhe gelassen. Es waren 6 Stunden, die ja in ruhigeren Phasen und Aggressionen ständig in Intervallen auf und ab liefen. Du hattest ihn angezeigt, konkret wegen was? Wegen einer Geschichte, die 2 Tage vorher gelaufen war, da hat er versucht, am Sonntagmittag über meine Terrasse in meine Wohnung einzudringen und hat draußen rumgeschrien, wollte mich wohl auch vor der gesamten Nachbarschaft bloßstellen und wollte damit erwirken, dass er rein konnte. Ich habe daraufhin einen Freund zu Hilfe gerufen, telefonisch, und als der kam, hat er sich hier draußen Gartengerätschaften durchgesehen. Auf der Terrasse hat sich einen Stock genommen und hat dann vor dem Haus, was ich leider nicht einsehen konnte, dann auf diesen Bekannten eingeschlagen. Das ist ja alles furchtbar. Das ist ja alles furchtbar. Ja. Du hast ja unsere Sendung heute in der Not im Stich gelassen. Genau. Und was jetzt passiert ist innerhalb dieser Woche, also ich hänge täglich Stunden am Telefon, ich habe versucht, mit seinen behandelnden Ärzten, Psychologen, Psychiatern Kontakt aufzunehmen, habe versucht zu erwirken, dass eine Wiedereinweisung geschieht. Das ist mir von einer Psychiaterin auch sogar erst zugesichert worden, telefonisch. Jetzt hat sie der Polizei gegenüber einige Tage später alles wieder zurückgenommen. Du fühlst dich von den Behörden? Oder auch von den behandelnden Ärzten im Stich gelassen. Richtig, und auch von der Polizei. Von der Polizei. Und fühlst dich diesem Mann, diesem Täter, der offensichtlich psychisch gestört ist? Ja, ja. Also eine schwere Persönlichkeitsstörung, denke ich, mit hoher Aggressionsbereitschaft. Dem fühlst du dich ausgesetzt? Ja, genau. Wo ist er jetzt im Moment? Auf freiem Fuß. Wo ist er? Ich nehme an, in seiner Wohnung. Gestern Nacht muss er auch wieder hier bei mir gewesen sein. Achso, ihr habt 2 getrennte Wohnungen. Wir haben getrennte Wohnungen, richtig. Also das heißt aber, er kann jeden Moment zu dir kommen. Du sagst, es ist eine Erdgeschosswohnung und die Fenster fangen 40 Zentimeter über dem Boden an. Also das heißt, du hast die Polizei ist informiert, es ist eine Psychiaterin involviert und auch informiert. Ja. Psychologen, Ärzte, das volle Programm. Und niemand unternimmt was. Mit welcher Begründung unternimmt man nichts? Mit der Begründung, dass ja jetzt eine Woche Ruhe gewesen wäre, es müssten erst mehrere solcher Vorfälle gehäuft auftreten. Aber diese Geschichte, wo du 6 Stunden gequält wurdest, wann war das genau nochmal? Am Dienstag vor einer Woche, Dienstag auf Mittwoch. Das ist doch so schlimm, dass es... Ja, es fast ist gar keine Steigung. Riesige Blutergüsse. Ich habe ärztliche Atteste und trotz alledem hat der Staatsanwalt offenbar gesagt, sehen Sie im Moment keine Handhabe, aufgrund dieser zwei Vorfälle ihn jetzt festzusetzen. Es ist also. Gibt es nicht, kann man nicht Verfügungen veranlassen, dass er zumindest deine Wohnung nicht betreten darf? Das denke ich, werde ich machen können. Ich bin im Moment nur über den Rechtsweg noch nicht so richtig aufgeklärt. Also ich renne im Moment von einer Beratungsstelle zur anderen und muss auch sehen, dass ich mich dazwischen irgendwie noch selber psychisch stabilisiere, weil das alles sehr an meinen Kräften zehrt. Ich habe mir fremde Leute als Begleitung praktisch, wenn ich abends nach Hause komme von der Arbeit, suchen müssen. Ich habe Diebe, wirklich Diebe Menschen gefunden, unter anderem einen Studenten, der das jetzt mehrfach gemacht hat und der sich wirklich rührend um mich kümmert. Und auf diesem Wege vielleicht nur einen ganz herzlichen Dank dem Daniel. Aber mich wundert, Bettina, dass du das noch nicht veranlasst hast. Ich könnte mir vorstellen, ich kenne mich da juristisch nicht so aus, aber dass das zumindest gewährleistet ist, dass er sich deiner Wohnung in einem Radius von so und so viel Ich muss nur jetzt mal gucken, ob ich das alleine wirken kann oder ob das nur mit Hilfe eines Rechtsanwalts geht. Warum hast du dir noch keinen Rechtsanwalt genommen? Ich ehrlich gesagt im Moment so mit anderen Dingen ständig beschäftigt war. Ich habe so viel um die Ohren gehabt hier. Also es ist Wahnsinn. Es ist so ja gut, aber hier geht es doch, das ist doch das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist, dass dieser Mann nicht in deine Nähe kommt. Und somit hat das doch Präferenz. Er wird sich aber auch daran nicht halten. Na gut, das ist ja eine zweite Frage. Vielleicht kann dann die Polizei wieder aktiver werden. Ja. Ich finde, dass du eine ganz ordentliche Rechtsberatung brauchst. Ja. Wenn so viele schlimme Dinge vorgefallen sind und du ja offensichtlich auch mittlerweile mit den Nerven runter bist. Da kommen noch andere Dinge dazu. Wir haben durch die ständigen Kontrollen jetzt hier festgestellt, dass ich sogar noch einen zweiten Spanner habe, der wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit zeitgleich noch hier aufgelaufen ist. Den haben wir auch gestellt und haben dann uns die Personalien zeigen lassen. Also okay, ich mache mal folgenden Vorschlag. Es geht jetzt einfach um eine gute, gezielte Rechtsberatung, wie du die schnell bekommen kannst, auch in deiner Umgebung. Das werden wir dir jetzt mal im Hintergrund sagen. Ja. Da bitte ich dich aufzulegen und wir werden uns gleich bei dir wieder melden, Bettina. Ja, ja, alles klar. Dann wünsche ich dir viel Kraft und alles Gute, dass du da durchkommst. Dankeschön, das werde ich brauchen. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, zu dem Thema in der Not im Stich gelassen. So, weiter geht es mit der Gabi. Und Gabi ist 68. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Gabi, schön, dass du da bist. Ja, grüß dich. Ja. Das Thema heißt in der Not im Stich gelassen. Ja, der Fall davor hat mich jetzt unheimlich aufgeregt, betroffen gemacht eigentlich auch. Mhm. Aber du hast ja auch angerufen wegen einer Geschichte, die dir widerfahren ist wahrscheinlich. Ja. Erzähl mal. Ich bin 1999 an Brustkrebs erkrankt. Und muss dazu sagen, dass mein Mann 1993 schon in Ruhestand gegangen ist mit 57 Jahren. Hat er die Arbeit niedergelegt, er hätte also Zeit gehabt, hat mich aber in der Zeit völlig im Stich gelassen. Als du die Diagnose bekommen hast? Ja, wo es ja sonst heißt, dass der Zusammenhalt der Familie sehr weiterhilft. Und im Gegenteil, er fühlte sich seelisch, dachte seelisch, jetzt noch Terror dazu, dann... Ich habe ihn nicht verstanden. Er dachte jetzt noch Terror dazu? Ja. Wie meinst du das? Dann würde das für meinen Tod ausreichen, sozusagen. Ach so. Seine Worte waren, mein Platz sei unter der Erde. Oder er weiß, was er zu tun hat, dass ich nicht mit dem Auto ankomme, also die Bremsen manipulieren. So das ist seine ja, Krimi-Erfahrung. Das ist ja ganz oder es schön. Wird ihm eine Freude sein, mich an der elektrischen Leitung zappeln zu sehen. Das hat er zu dir gesagt, nachdem du die schlimme Diagnose Brustkrebs bekommen hast. Ja, es war eigentlich einiges auch davor. Zum Beispiel auch der Satz, bereite dein Ende vor, du stirbst keines natürlichen Todes und so eine Drohung. Das heißt, die Ehe war... aber auch schon bevor du erkrankt bist, kaputt. Ja. Gab es denn, wie lange wart ihr verheiratet? Er ist ausgezogen mit noch 38 Ehejahren. Gab es auch mal gute Zeiten am Anfang? gute Zeiten. Ja, solange ich arbeiten gegangen bin, als ich schwanger wurde, da hat es eigentlich angefangen schon zu bröckeln. Da wollte er ausziehen. Ich muss dazu sagen, ich habe ein Helfersyndrom. Und ja, er hatte eine uneheliche Tochter. Also ich bin nicht dazwischen gegangen. Die Mutter von der unehelichen Tochter war 19 Jahre älter als er. Ja, auf jeden Fall. Worauf ich hinaus wollte, war, dass es sehr früh schon angefangen hat, bei euch zu kippen und zu kriseln. Ja. Lass uns jetzt nochmal auf den Fall zurückkommen, den du gerade geschildert hast. 1999 ist die Diagnose gestellt worden. Ja. Wie lange hast du gekämpft mit der Erkrankung? Du warst sicher im Krankenhaus und es wurde sicher... Ich wurde operiert. Operiert, und, genau. Dann die Bestrahlung und so weiter. Mhm. Da ist noch vieles schiefgegangen. Wie viele Jahre hat sich das so hingezogen? Ja, die Behandlung im Grunde ist ja nicht allzu lange. Mhm. Natürlich die Einschnitte dann, das war dann auch so sein Argument, warum gehst du mit 70% Schwerbehinderung eigentlich nicht noch arbeiten? Also während dieser schlimmen Zeit der Operation, der Nachbehandlung, war er noch dein Ehemann und hat dir das Leben zur Hölle gemacht. Ja. Ich gehe mal davon aus, wir haben das noch gar nicht besprochen, aber ich gehe mal davon aus, dass du heute mit diesem Mann nicht mehr zusammen bist. Nee, er ist ausgezogen. Wann ist er ausgezogen? 2004. 2005, ja. Erst 2005 ist er ausgezogen. Ja. Warum ist er ausgezogen? Ich habe mir dann mal den Satz erlaubt, als er hier was machen sollte und er lebt noch hier oder er wohnt hier und kann in Urlaub fahren, so oft er will und kann fort sein, so oft er will, braucht nichts machen. Er hat in seinem Leben genug gearbeitet. Hm. Und dann habe ich gesagt, dann zieh doch dorthin. Hm. Und da war er begeistert. Ich darf also ausziehen. Und stellt sich aber jetzt hin und sagt, ich hätte lange gesagt, mich vorhin hingestellt, er hätte vor mir Angst bekommen. Also was da wirklich lächerlich ist. Also Gabi, wenn du so eine schlimme Sache mit diesem Mann erlebt hast, was du mir gerade am Anfang erzählt hast, dass der dir den Tod gewünscht hat, wieso bist du denn nicht gegangen? Der hat dich damals so eklatant im Stich gelassen, wieso bist du nicht gegangen? Ich wollte, wusste eigentlich nicht, wie ich dann mit Sack und Pack ausziehen soll und mir ein neues Leben an. Also Angst vor diesem Schritt in die Eigenständigkeit und Angst um Alleinsein auch. Ja, habt ihr Kinder? Ja. Ja, habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? Ein Sohn. Hat der Sohn diesen Terror mitgekriegt, den der Vater der Mutter angetan hat? Ja, muss halt auch, oder? Ja, natürlich hat er es mitbekommen. Auf welcher Seite hat er gestanden? Ja, im Grunde kriege ich jetzt noch Vorwürfe, weil ich ihm das angetan hätte und also in Sohn, der Ehe geblieben wäre. Der Sohn macht dir Vorwürfe? Ja. Wie geht es dir heute, Gabi? Erstmal gesundheitlich. Mir geht's nicht gut. Ja, ich muss dazu sagen, in diesem Jahr ist noch ein Unfall dazugekommen, ein schwerer Verkehrsunfall. Ich bin umgefahren worden. Mhm. Das heißt aber, die Krebserkrankung? Nee, hat damit gar nichts. Die hast du im Griff, oder? Das ist Gott sei Dank schon überwunden. Ja. Und jetzt ein Verkehrsunfall auch noch. Ja. Wie schwer warst du verletzt? Ja, schwere Gehirnerschütterung und Platzwunde am Kopf und sonst Prellungen, zwei Zähne sind betroffen. Mhm. Hast du dich denn davon einigermaßen wiederholt? Nicht besonders. Aber du lebst alleine nach wie vor? Ja, ja. Wie kommst du so mit dem Leben alleine zurecht? Da wollte ich dich nämlich bitten, dass ich mit deiner Psychologin oder deinem Psychologen mal sprechen kann. Ja. Weil das nicht so gut klappt. Ja. Mhm. Ja, sehr gerne, Gabi, das machen wir. Ja. Das ist natürlich ein ganz, ganz schlimmer Fall, den du erzählt hast, wie man einen Menschen im Stich lassen kann, wenn er so schwer krank ist. Ja, ich habe so völlig den Glauben an die Menschen verloren. Das glaube ich. Weil auch der Ehemann mir sagte, alle Männer wären Schweine und so weiter. Mhm. Also, weißt du, ich denke ja sogar, selbst wenn die Ehe nicht so in Ordnung war vorher, hat man die verdammte Pflicht, dem Ehepartner beizustehen, wenn er so schwer krank wird. Und das, was er gemacht hat, ist, da gibt es gar kein Wort für, so schlimm ist das. Ja. Eigentlich musst du sehr froh sein, dass er weg ist. Ja. Sehr froh. Aber ja, er hat auch beim Sohn dann weitergelogen und eine Frau als eine Cousine vorgestellt. Also wenn man 35 Jahre verheiratet ist, dann weiß man, ob das die Cousine ist. Also, die ist nicht vom Himmel gefallen. Das ganze Theater geht irgendwie noch weiter, obwohl er nicht mehr bei dir ist. Ja. So, du hattest den Wunsch, mit meiner Psychologin noch einige Worte zu reden. Das geht natürlich, das machen wir sehr gerne. Mhm. Dann bitte ich dich aufzulegen, Gabi, und die Sabine ruft dich gleich an. Vielen Dank. Wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Kraft. Dir auch. Dankeschön. Alles Tschüss. Gute. Tschüss. Hier ist Dieter. Dieter ist 63. Guten Morgen. Morgen, Domian. Dieter, guten Morgen. Ich sehe deine Sendung schon längere Zeit. Ich bin froh, dass es sowas gibt. Das freut mich, dass du sagst. Nur zu wenig. Und deine Sendezeit so kurz bemessen. Ja. Das Thema heute heißt in der Not im Stich gelassen. Ja, genau. Ich hatte in 2004 eine schwere Herz-OP gehabt. Ja. Bin verheiratet gewesen mit einer Frau, 13 Jahre zusammen, 6 Jahre verheiratet. Und sie hat mich irgendwo ganz schamlos ausgenutzt. Ich hatte sie aus Ostdeutschland mitgebracht, wo ich gearbeitet habe, 10 Jahre nach der Wende. Mhm. Und habe diese Frau, habe ich was aufgebaut, Häuschen gekauft, auf Rentenkauf. Ich hatte nichts mehr, als ich von dort kam. Mhm. Habe wieder neu angefangen und diese Frau hat mich ganz schamlos betrogen. Was heißt das? Sie hat mich mit meinem eigenen Sohn betrogen, in der Zeit, als ich in der Krankenhaus gelegen habe. Im sexuellen Sinne? Ja. Mit dem eigenen Sohn? Mit meinem eigenen Sohn, also nicht mit ihrem Sohn, das ist von meiner ersten Ehe. Von deiner ersten Ehe. Das heißt, du lagst im Jahre 2004 mit einer schweren Herzerkrankung im Krankenhaus? Das habe ich gemerkt, dass mit denen so irgendwas läuft. Wo eigentlich die Partnerin da sein müsste? Ja, stattdessen war hat da sie gewesen. Bitte? War immer schön zu Besuch. Meine Schwiegertochter konnte nie mitkommen durch die Kinder, die sie hatte. Mhm. Und dann ist er halt eben mal, die Fahrt war immer, hat normalerweise eine Stunde gedauert, aber sie hatten immer meistens 3 Stunden gebraucht, 3 bis 4 Stunden. Also da ist was angefangen zwischen deinem Sohn und deiner Frau, die nicht die Mutter von dem Sohn ist. Ja. Wie hast du es hinterher dann rausgekriegt? Meine Schwiegertochter und ich haben das rausgekriegt. Und meine Enkelin, die hatte was mitbekommen, weil meine Frau, wir leben jetzt getrennt, Entscheidung, ja, seit vorigem Jahr. Mhm. Und die hat das mitbekommen, dass da was gelaufen ist im Haus. Sie ist mal eines Abends dorthin gefahren, da wo mein Sohn wohnt, und da hat sie eben übernachtet. Hat sie mir noch schön mitgeteilt, als ich in der Reha war. Wie alt ist der Sohn und wie alt ist deine Frau? Der Sohn ist jetzt 38, 39. Ja. Und meine Frau, die 46. Ja. Also die ist 20 Jahre jünger wie ich. Hat sie denn das dann, als du sie darauf angesprochen hast, hat sie es gleich gestanden oder hat sie sich versucht rauszureden? Nein, sie hat alles abgestritten, ganz. Sie ist eine Lügnerin, eine notorische Lügnerin, das habe ich erst zu spät gemerkt. Streichelt sie es bis heute ab? Ja. Und der Sohn? Auch. Auch? Ja. Ich wollte ihm seine Ehe nicht kaputt machen. Ich bin froh, dass die Ehe da funktioniert. Das heißt, die Schwiegertochter hat ihm das vergeben? Ja. Obwohl ihr ganz sicher seid, dass das stimmt? Wie könnt ihr hundertprozentig sicher sein? Weil wir danach auch immer noch beobachtet. Also sogar mein Enkelchen hat das immer noch beobachtet, mit dass da nichts kommt. Wir sind noch ein bisschen auseinander, wir wohnen nicht nebeneinander. Also, weiter. Hat man sie denn in konkreten Situationen zusammen gesehen? Nein, also es ist nachts. Sie war einmal nachts dort gewesen und also man hat gemerkt, dass ein Verhältnis da existiert. Aber das ist doch für dich jetzt auch sehr schlimm. Dadurch ist das Verhältnis zu deinem Sohn doch wahrscheinlich auch extrem belastet, oder? Ganz schwer belastet, ganz schön sogar. Und jetzt hatte ich vor kurzem, er will von diesem Thema, wenn ich sage nur von der Scheidung, Thema Scheidung, will er gar nichts wissen, blockt er immer komplett ab. Wie war denn dein Verhältnis zu dem Sohn, bevor das passiert ist? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Moment ist eigentlich mein, man kann sagen, so der Liebling von mir. Ich habe 3 Kinder aus erster Ehe und er ist so eigentlich so mein Bester gewesen. Noch. Und heute, wie ist das Verhältnis zwischen euch? Wie verkehrt ihr miteinander? Also im Moment haben wir Krach. Mhm. Er hat es sehr belastet. Er hat hier irgendetwas aufgemacht, was nicht in Ordnung war. Nochmal jetzt danach, das hat mir meine Schwiegertochter erzählt, er geht übers Internet, hat eine Frau mit einer Frau korrespondiert, in Braunschweig irgendwo, mit Fotos und hat einmal nachts gemacht, also. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Sache. Mhm. Gab es da mal so ein richtiges Gespräch zwischen euch beiden Männern, wo du ihn knallhart damit konfrontiert hast? Ich habe es ihm angedeutet, ich habe ihm einen 10-Seiten-Brief geschrieben, den hat er gelesen. Ich habe ihm verziehen, weil es ist nun mal mein Sohn. Aber du hast es in diesen Brief reingeschrieben, dass du vermutest, dass er mit deiner Frau ein Verhältnis hat. Ja. Und darauf hat er sich nie konkret geäußert. Nein, nie. Er ist mir immer aus dem Weg gegangen. Ne? Mhm. Ich wollte das auch nachher nicht mehr. Ich wollte mich selbst nicht mehr mit belasten. Ne? Mhm. Ja. Jetzt lebst du Entscheidungen von deiner Frau? Ja. Mhm. Und ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich habe dieser Frau 13 Jahre vertraut. Mhm. Habe ein Häuschen gekauft jetzt und habe mich vergessen, ins Grundbuch eintragen zu lassen. Ja, und jetzt wohnen sie mit ihrer Freundin. Sie hat jetzt eine Freundin in einer lesbischen Beziehung in meinem Häuschen. In deinem Häuschen? Ja. Und wo wohnst du? Ich wohne jetzt in einer Mietwohnung. Ach du lieber Gott. Also sie steht im Grundbuch. Alles verloren, meine ganze Existenz verloren. Ich habe alles verloren durch diese Aktion von ihr. Wie konnte das denn sein, dass du vergessen hast, dich in das Grundbuch eintragen zu lassen? Ich wollte das nachträglich machen. Ich bin ja wieder nach meiner OP arbeiten gegangen. Ich habe ca. 13, 14, 15 Stunden LKW gefahren auf Baustelle. Schon ein harter Job. Ne? Ja, natürlich, ja. Und ich habe ihr alles gegeben. Diese Frau hat alles bekommen von mir, was diese Frau wünscht. Also großen Vertrauensvorschuss auch. Ja. Und das hatte dann auch damals zur Folge, dass sie mit ihrem Namen ins Grundbuch eingetragen wurde. Ja, ich wollte, dass ich sage, mach du das, weil ich gerade zu diesem Zeitpunkt auf der Arbeit ich verstehe. Solche Stelle angetreten habe bei meinem alten Chef. In einem guten Verhältnis kann man das ja auch so machen. So ist es. Genau. Aber man sollte es eigentlich immer, man weiß ja nie, was mal kommt, ja. Sich absichern. Das heißt, du hast auch gar keine rechtliche Handhabe, jetzt da irgendwie ranzukommen an dein Haus. Nix. Jetzt hängst du in der Mietwohnung. Hast du dein ganzes Geld in das Haus reinge... 25.000 Euro von meinem Arbeit, ja, alles gut verdient. Das heißt, du hast aber auch geackert und gerackert, wenn du LKW-Fahrer warst. Ja. Das sind ja auch keine Riesenlöhne. Ja. Und jetzt ist alles weg. Und dazu diese menschliche, schwere menschliche Enttäuschung. Ja, das war der absolute Hammer. Ne? Mhm. Ich ging sogar ins Frauenhaus, als sie mit ihrer Freundin ist abgehauen, voriges Jahr ins Frauenhaus. Mhm. Hat erzählt überall, sie hätte sie misshandelt und schlecht gemacht und. Dann kam es aus dem Frauenhaus, dann ist sie mit ihrer Freundin in der Mietwohnung, wird ihr noch belohnt und hat dann noch die Erstausstattung bekommen. Mhm. Hat dieser Frau nie was getan. Die hat jede Woche einen Blumenstrauß bekommen auf den Tisch. Was ist jetzt im Moment mit deiner Herzgeschichte? Hat sich das wieder gut regeneriert? Jein, kann man sagen. Ich bin im Moment seelisch so belastet. Ich habe auch hier einen Freund, der hat bei mir in der Herzklinik gelegen. Dem habe ich geholfen, hier eine Anlage noch zu machen. Ich habe nebenher noch so ein kleines Kundenservice machen. Und das habe ich ihm gemacht. Er hat ein Häuschen gekauft. Ja. Der hat mich im Moment enttäuscht. Ich weiß nicht, was los ist. Also eine richtig, richtig schlechte Lebensphase. Ich bin im Moment in einem ganz tiefen Loch drin. Ich habe hier jemand 4 Wochen geholfen umziehen, auch bekanntes Ehepaar. Also das ist natürlich, wenn man so eine Erkrankung hat, wie du sie hast, eine Herzerkrankung, und dann so diese seelische Belastung dazu, ist das natürlich Gift für die ganze... Wollte ich mich umbringen, da hatten sie mich halt noch im letzten Moment gefunden. Ich hatte eine Gasflasche neben mir, ich wollte dieses Häuschen mit mir halt eben in die Luft sprengen. Das darf nicht passieren, Dieter. Und da hatte ich trinke schon seit 18 Jahren gar kein Alkohol mit. Ja, so weit darf es nicht kommen. Ich bin da musst du im Moment auf einer Stufe, wo ich könnte sagen, ich stelle mich hier gerade gegenüber, gehe die Bahn vorbei, stelle mich da vor den Zug und ende. Lieber Dieter, ich mache mir wirklich Sorgen um dich, was du gerade sagst. Ich bitte dich auf jeden Fall, jetzt mit meiner Psychologin zu sprechen. Mhm. Ich bitte dich auf jeden Fall. Das ist so weggehauen. ich habe das jetzt alle meine Renndesign, dieses Häuschen, ne? Ja, ich verstehe das. Also, ist mir völlig klar. Also, das musst du mir gar nicht erklären. Das ist der absolute Hammer, was du erzählst. Ja, das ist das. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm, wirklich. Und dann haben mich eben noch so jetzt, gerade in letzter Zeit, ich weiß nicht, was los ist. Ich tue den Menschen nichts. Ich tue jedem nur helfen, versuche immer zu helfen und ich bin mal den Arsch getreten. So, jetzt wirst du, wir werden dir versuchen, im Rahmen dessen, was wir hier tun können, werden wir dir helfen. Das verspreche ich dir. Da hast du mein Ehrenwort jetzt. Deshalb bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich wieder an. Vielleicht nicht sofort, aber im Laufe der nächsten halben Stunde. Okay. Okay? Ja. Alles Gute von ganzem Herzen. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war der Dieter und hier ist die Dagmar. Dagmar ist 55. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Dagmar. Hallo, jetzt bin ich auch mal durchgekommen. So, ja. Ja, ich habe dieses Jahr, ist ein ganz schlechtes Jahr, ja. Am 21. Juli ist mein Freund gestorben, ja. Wie alt ist er geworden? 66. 66, ja. Der hatte eine Herz-OP. Ja. Und die Chancen standen 50-50, dass er dabei sterben wird. Das ist leider passiert. Er ist dabei gestorben. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen? 28 Jahre. Oh. Wir haben allerdings nicht zusammen gewohnt, ne? Mhm. Ja, und dann ist Folgendes passiert. Muss ich da vorausschicken, mein Vater ist 2003 gestorben und meine Mutter 2004. Mhm. Und als mein Vater starb, kam ich mit meinem Cousin wieder zusammen. Wir hatten uns aus den Augen verloren. Mhm. Und der hat mir auch geholfen, nachdem meine Mutter gestorben war, also so regeln, die Wohnung auflösen und so weiter. Hat er mir auch zugesagt, mir zu helfen, wenn mein Freund sterben sollte. Und ich hatte im Krankenhaus vereinbart, dass die mich anrufen, wenn es kritisch wird. Mhm. Das haben die auch gemacht. Die haben mich nachts um 2:30 rausgeholt, dass er sterben wird. Und ich habe dann meinen Cousin nachts angerufen, der war auch noch auf. Da war die Operation schon die gemacht vorbei, worden? Ja. Die war vorbei. Ja, also die Operation hat er überstanden? Er ist freitags operiert worden, am frühen Morgen so. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag bin ich dann rausgeholt worden, 2:30. Mhm. Und da habe ich meinen Cousin angerufen. Und ihm gesagt, er wird wohl sterben und wir sind so verblieben, dass ich mich melde, wenn ich aus dem Krankenhaus zurück bin. Mhm. Und da war das Gespräch beendet. Und dann ist mir Folgendes passiert, ich hatte nur noch 10 Euro und wollte mit dem Taxi dahin fahren, das ist ein bisschen weiter weg, das Krankenhaus. Mhm. Dann wollte ich zur Bank und mir Geld und ich fand meine Scheckkarte nicht. Ne? Mhm. Da war ich natürlich furchtbar aufgeregt, musste wieder zurück und habe dann meinen Cousin nochmal angerufen. Ich weiß auch nicht, ob ich die in dem Moment gefunden habe. Wir haben dann jedenfalls nochmal kurz telefoniert, nachdem ich da sehr aufgeregt war. Furchtbar, da ist man ja irre aufgeregt. Da geht es ja um Minuten vielleicht. Ich war so, ja, genau, mit dem Gedanken, oh Gott, du kommst da jetzt nicht hin und der stirbt. Ja, ja, ne? Ja, ja, ja. Und da war ich total daneben und habe den angerufen und der hat mir zugesagt, der wird mir helfen, wusste allerdings noch nicht genau, wann er kommen würde. Und das Gespräch wurde dann beendet mit dem Wissen für ihn, er wird in dieser Nacht sterben. Mhm. Und ich kam dann morgens, es war Samstag, aus dem Krankenhaus zurück. Wie bist du denn dann ins Krankenhaus gekommen? Im Taxi. Ich habe da meine Karte gefunden. Ach so. Und bist du denn ins Krankenhaus gefahren? Da bin ich dann mit dem Taxi ins Krankenhaus gefahren. Er ist allerdings in dieser Nacht nicht gestorben, sondern an dem praktisch, das war nachts um 2:30, der ist dann an dem gleichen Tag um 17 Uhr verstorben. Aber das wusste mein Cousin ja nicht. Mhm. Bist du die ganze Zeit dann bei deinem Freund im Krankenhaus geblieben? Also ich war dann bis morgens um 6 Uhr da und bin dann nach Hause gefahren. Mhm. Mit dem Bus, ne? Und dann habe ich meinen Cousin um 8:30 angerufen, da war das Handy aus, da ging keiner dran. Lass mich mal fragen, wie viele Stunden warst du bei ihm gewesen in der Nacht? Ja, so, lass mich überlegen, vielleicht so 2,5 Stunden. Mhm. Und da hatte sich das wieder etwas stabilisiert, dass man dachte, okay, er schafft es vielleicht? Naja, also die Informationen, die ich da hatte, waren ziemlich schlecht schon. Ne? Mhm. Der hat also die Höchstdosis an Medikamenten bekommen, die es gab, die 10-fache Dosis davon. Warum bist du dann wieder nach Hause gefahren, noch 2 Stunden? Ja, weil der Arzt gesagt hat, also im Moment geht's, ne? Und dann bin ich nach Hause gefahren. Mhm. Und dann habe ich versucht, meinen Cousin zu erreichen, als ich dann morgen, also nicht gleich, als ich dann so früh da war, sondern erst später. Und habe den über Handy angerufen, da war aus. Der Festnetzanschluss, der Anrufbeantworter war nicht an, es ging keiner dran. Das habe ich dann x-mal versucht bis montags und dann habe ich es aufgegeben und seitdem habe ich von dem nichts mehr gehört. Nein. Ja. Nein. Wir reden davon, das war am 21. Juli, sagst du? Ja. Und du hast bis heute nichts mehr von dem gehört? Nein. Dein Freund ist dann an dem darauffolgenden Tag gestorben? Also der ist dann praktisch, ich bin ja in der Nacht von Freitag auf Samstag, das war ja schon Samstag, Samstagmorgen um 2:30 praktisch, ne? Und der ist Samstag um 17 Uhr verstorben, aber ich war dann auch bei ihm. Ja. Hast du denn dann, ich bin ja sprachlos. Ich bin ganz sprachlos. Wohnt der denn in deiner... Also mein Cousin, ich wohne in Nordrhein-Westfalen und mein Cousin, der wohnt in Süddeutschland. Ne? Aber ach so. Der hat mir bei meiner Mutter ja auch geholfen. Mhm. Gab es dann auch ein Kennen, ein Verhältnis zwischen deinem verstorbenen Freund und dem Cousin? Haben die sich auch noch kennengelernt? Die haben sich noch kennengelernt, aber so kannten die sich nicht. Ne? Mhm. Aber ja. Hast du denn dann versucht, Tage oder Wochen später nochmal... Nee, nicht mehr. Mach ich auch nicht. Er hat ja auch nie wieder angerufen. Nee. Könnte es denn vielleicht sein, ich meine, man macht sich ja alle Gedanken dann, dass mit ihm irgendwas ist? Also in der Wohnung, zu der Zeit, an der ich da angerufen habe, war seine Frau in der Wohnung, seine Stieftochter und er selber. Da waren drei Leute in der Wohnung. Mhm. Das heißt, die hätten dich informiert? Also einer von denen hätte mich informieren können. Wenn irgendwas, plötzlich erkannt... Ja, wenn irgendwas passiert wäre. Ja, also er ist kein alleinstehender Mann, der einsam in Süddeutschland lebt, sondern er hat ein Umfeld, die hätten dich informiert. Genau. Das heißt, du vermutest... Dass dem das alles zu viel wurde und der keinen Bock hatte auf einen neuen Trauerfall und dich einfach zu unterstützen. Der hat manchmal so komische Bemerkungen gemacht, was mir da besonders hängen geblieben ist, also so in Bezug auf andere Leute, nicht auf mich selbst. Ne? Mhm. Der hat zum Beispiel, was mir da besonders hängen geblieben ist, der hat mal gesagt, er macht nur noch was für Leute, wo was da rauskommt. Mhm. Ja. Als du das gerade erklärt hast, habe ich die Daten nicht so gespeichert. Wie viele Jahre wart ihr jetzt hier in Kontakt gekommen? Mit meinem Cousin. Mit dem Cousin, ja. Also mein Vater ist 2003 verstorben. Ah ja, seit 2003. Mein Cousin also auch einen dicken Reibach gemacht bei dem, ne? Also, und seit Vater, ne? Und seitdem habt ihr auch wieder Kontakt? Ja, da sind wir in Kontakt gekommen. Weil mein Vater, also meine Eltern sind geschieden gewesen. Mein Vater, der wohnte auch in einem anderen Bundesland. Und der hat geerbt, der Cousin. Cousin hat geerbt, ja. Wie oft hattest du den denn damals dann seit dieser Zeit so gesehen? Oder wie also wir haben uns da so ungefähr 25 Jahre nicht mehr gesehen. Das ist einfach passiert, weil mein Vater gestorben ja, ist. Ja, ich verstehe schon. Wie oft habt ihr euch dann gesehen? Da haben wir uns schon öfter gesehen. Auch öfter mal telefoniert? Ja. Also ja. Eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Also der hat mir was ganz anderes vermittelt, als das, was passiert ist. Mhm. Aber, genau, aber wenn er dir schon mal so einen Satz gesagt hat, wie... Ja, nicht auf mich bezogen, ne? Ach so generell, ja gut. Generell, aber wird man da nicht auch schon skeptisch, auch wenn er nicht auf einen selbst bezogen? Ja, da habe ich auch gedacht, hoffentlich trifft das auf mich nicht zu, ne? Mhm. Denn das wirft ja schon ein schlechtes Licht auf diesen Menschen, dieser Satz. Ein ganz schlimmes Licht. Tja, also ich kann mir das auch nicht erklären, das ist mir unbegreiflich, aber es war natürlich ganz schlimm. Ich habe alles alleine gemacht, ne? Das heißt, als dein Freund dann verstorben ist, was ja schon eine Schock- und Katastrophensituation ist, wäre für dich das so wichtig gewesen, ein Gespräch mit dem Cousin zu führen und wenn der dann vielleicht auch zu dir gekommen wäre, hätte dir geholfen bei den Vorbereitungen der Beisetzung und so weiter? Ja. Alles nicht? Nee. Mhm. Naja, und dann ist ja, das war ja nicht das Einzige, da ist ja mit meinem Arzt dann auch noch was passiert, der hat mir auch noch so einen vor den Kopf geknallt, ne? Ja. Mit dem Arzt? Mit meinem Arzt, ja. Was war da? Also als dann der Prediger da war, ne? Mhm. Und dann habe ich gewusst, ich bin ganz alleine bei der Beerdigung. Da ist keiner, der mir nahe steht, ne? Mhm. Und ich habe eine psychische Erkrankung. Und dann habe ich meinen Arzt angerufen, das war montags, und da habe ich ihn um ein Gespräch gebeten, telefonisch, ne? Mhm. Und dann hat er erstmal gesagt, rufen Sie nochmal an, Sie werden mich schon erreichen. Und als dann Dienstag der Prediger da war und mir das wie Schuppen von den Augen fiel, dass ich diesmal ganz alleine auf der Beerdigung bin und dass da keiner ist, der mir nahe steht, habe ich meinen Arzt nochmal angerufen. Mhm. Und wollte nur mit ihm reden, da sagt er doch zu mir, ich kann Ihnen auch keinen schnitzen, dann ist das eben so, Sie schaffen das schon und ich bin im Gespräch. Dein Arzt. Mhm. Der dich gut kennt. Mhm. Da läuft einem kalt den Rücken runter. Da war ich total daneben. Mhm. Ne? Und dann hast du alleine bei der Trauerfeier gesessen? Also ich habe zum Glück jemand gefunden, der mitgegangen ist, ne? Aber das war das, also. Hattet ihr keine Bekannten? Keine Nachbarn? Also keiner, der mir nahe, die sind ja alle tot, ne? Alle gestorben. Ja gut, aber irgendwie Nachbarschaft oder irgendein Freund, eine Freundin, niemanden. Nee. Was für eine bedrückende Situation. Man sitzt in der Trauerhalle alleine oder nur mit einer Person? Ja gut, da waren seine Verwandten da, ne? Aber denen stehe ich nicht nah, mit denen habe ich keinen Kontakt. Ich war also von mir, war da dann keiner, der mir sehr nahe steht. Denn als meine Mutter starb, war mein Cousin ja noch dabei, ne? Und mein Freund eben auch, ne? Auch eine üble Geschichte, Dagmar. Aber der Mann, der ist jetzt, glaube ich, auch abgeschrieben für dich für alle Zeiten, ne? Ja, und den Arzt habe ich gewechselt. Ja, das ist aber auch das Allermindeste, was du tun konntest. Ja. Danke, dass du angerufen hast und alles Gute wünsche ich dir, Dagmar. Ja, danke schön. Von Herzen. Tschüss. Tschüss, Domian. Tschüss. Hier ist Eva. Eva ist 22. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Eva. Ja. Das ist ein ernstes Thema, was wir heute haben. In der Not im Stich gelassen. Ja. Was ist bei dir passiert? Also ich wurde nicht im Stich gelassen, sondern ich habe das Gefühl, dass ich meinen Papa im Stich gelassen habe, als er gestorben ist. Erzähl. Der ist 2006 aufgrund von Alkohol gestorben und war halt zu der Zeit alleine, weil sich meine Mutter getrennt hat und wir dann weggezogen sind. Und ja, ich mache mir Gedanken darüber, ob ich bei ihm hätte sein müssen. Wie weit entfernt habt ihr gewohnt? Also schon in derselben Stadt. In derselben Stadt. Ja. Und du sagst, aufgrund von Alkohol, was heißt das? Hat er eine Leberzirrhose oder? Nee, der hatte Krampfadern an der Luftröhre und die sind geplatzt. Und ist er sehr schnell? Also wir haben halt keine genaue Autopsie dann mehr gemacht. Ja. Also ist er sehr schnell verstorben? Ja, das weiß ich halt eben nicht. Ich weiß nicht, ob er da lang gelitten hat oder ob er da irgendwie wie viele Stunden kämpfen musste oder so, das weiß ich alles. Bist du denn damals davon informiert worden, dass es ihm so schlecht geht? Das war, also er war ein paar Mal im Krankenhaus und die Ärzte haben gesagt, das ist, dass er sich zu Tode säuft quasi, dass es absehbar ist, aber jetzt nicht akut. Also man hätte jetzt nicht denken können, okay, das ist noch, dauert noch einen Monat oder so. Also, du warst nicht ganz konkret informiert über diesen ganz schlimmen Zustand zum Schluss. Ja. Und du weißt bis heute nicht, wie lange er im Krankenhaus gelegen hat? Nee, er ist zu Hause gestorben. Er ist zu Hause gestorben, ja. Achso. Wie war denn das Verhältnis so vorher zu dem Vater? Hast du ihn ab und zu mal gesehen oder eher weniger? Ja, also wo das noch nicht war mit der Trinkerei, da haben wir uns richtig gut verstanden. Mhm. Und dann wurde es halt schwierig, weil ich nicht wusste, wie ich mit der Situation umgehen sollte und meine Mutter sich dann getrennt hat und ich dann so zwischen den Stühlen stand. Wann haben die Eltern sich getrennt? Wie alt warst du da? Das war 2005. Also, ach, erst 2005? Ja, ja. Mhm. Ja. Also sie hat auch die Erkrankung eine lange Zeit halt mitgemacht dann. Und vorher, na, das ist 2005, ist noch gar nicht so lange her. Ja. Da hattest du noch so ein normales Verhältnis zu deinem Vater? Ja. Dann kam die Trennung und dann ist auch das Verhältnis abgekühlt zwischen dir und dem Vater. Ja, ja, weil ich dann auch so Vermittler spielen musste, weil mein Vater durch den Alkohol dann immer ja nicht so klar denken konnte und dann meine Mutter ganz viele Vorwürfe gemacht hat und das dann über mich dann so kommuniziert wurde. Einziges Kind? Nee, ich habe noch eine Schwester. Ja. War der Vater zum Schluss so alkoholkrank, dass er auch nicht mehr arbeiten gegangen ist? Ja. Ja. Das hat er fast ein Jahr, ist er nicht arbeiten gegangen. Mhm. Gab es da für dich eine Phase auch, wo du, das hört man ja auch von Angehörigen, die dann ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sehen, dass der nahestehende Mensch immer mehr absackt und man kann nichts tun. Ja. War das bei dir auch so? Ja, Weil ich habe mich auch viel informiert im Internet und so und da steht überall, dass man im Prinzip nichts machen kann. Mhm. Man kann nicht den Menschen dazu bringen, aufzuhören. Mhm. Das funktioniert nicht. Und das ist auch so, was man will. Man will, dass er aufhört. Ja, ja, natürlich. So, und jetzt hast du das Gefühl, vielleicht habe ich ihn doch im Stich gelassen. Ja, genau. Vielleicht hätte ich doch zu ihm stehen sollen oder ihn zumindest besuchen sollen mal oder irgendwas machen. Ja, genau. Und das ist so. Ja, also wahrscheinlich. Ich stelle mir manchmal vor, wie das bei ihm war, als er gestorben ist. Mhm. Wie, ob er gelitten hat und weiß nicht. Und dann habe ich so manchmal Bilder vor Augen und das finde ich dann ganz furchtbar. Ich weiß ja überhaupt nicht, was da abgelaufen ist. Man weiß gar nichts. Man weiß auch nicht, wie lange er da allein in der Wohnung gelegen hat. Ja, genau. Also der wurde halt morgens dann gefunden von meinem Onkel. Mhm. Und wann hatte man ihn das letzte Mal gesehen? Am Tag vorher. Am Tag vorher. Ja. Mhm. Also das ist schon dann in der Nacht passiert, aber ich weiß halt nicht, ob er Schmerzen hatte oder ob er einfach eingeschlafen war. Oder also so. Der Onkel hatte dann noch eher Kontakt mit dem Vater? Ja, das ist sein Bruder gewesen. Das ist sein Bruder. Und von dem weißt du auch nichts Näheres? Nein, man weiß auch nichts genau. Man weiß nichts Näheres. Also man weiß nur, dass er sitzend auf dem Stuhl gefunden wurde. Ach so. Ja, und deswegen denke ich halt, also wenn man da noch so rumläuft und so, dann denke ich schon, dass man da halt Schmerzen hat. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es ganz plötzlich gekommen, dass er im Sessel saß und er hat eine Gnade erfahren. Das kann ja sein. Das weiß man nicht. Nee. Wenn du an früher denkst, was hast du für eine Erinnerung an deinen Papa? Also bis dahin eine schöne. Mhm. Also ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Ich kann nichts anderes sagen. Er hat dich immer gut behandelt? Ja. Mhm. Ja. Also ich wurde auch nie, also ist auch nie aggressiv geworden oder so mit dem Alkohol. Also das war höchstens mal verbal, dass er mal rumgeschrien hat oder so, aber nie körperlich oder so. Mhm. Gibt es jemand, der dir Vorwürfe macht? Nein. Auch der Onkel nicht? Nein. Der sagt auch nicht, du hättest ja auch mal vorbeikommen können? Nee, das bin eigentlich nur ich, die mir da Vorwürfe macht. Ich glaube, das würde jeder von uns machen, in deiner Rolle. Wahrscheinlich hättest du, oder mit ganz großer Sicherheit hättest du deinen Vater nicht retten können. Ja. Denn das hast du ja schon genügend dich schlau gemacht und hast es ja erlebt, wie schlimm das ist, wenn jemand Alkoholiker wird. Ja. Aber du hättest vielleicht nochmal für ihn da sein können. Ja, genau. Und das war es halt nicht. Das warst du nicht. Nee. Das ist dann ein Fakt, mit dem man leben muss. Ja. Ist aber schwer. Weil man weiß, also ich weiß nicht, wenn jemand da gewesen wäre und man, weiß nicht, einen Arzt gerufen hätte oder so. Ja, ich meine, das ist ja auch müßig, dass du genau in dem Moment da gewesen wärst. Aber wahrscheinlich gehen deine Gedanken auch in die Richtung, dass du hättest ihn ja auch mal besuchen können. Eine Woche vorher oder so. Ja, eine Woche vorher war ich da gewesen. Ach so, da warst du da gewesen. Ja. Ach so, ich dachte, du wärst dann überhaupt gar nicht mehr erzählen. Nein, doch, ich war schon ab und zu da. Ach so, das ist doch schon mal ganz gut. Ja. Das ist doch schon mal ganz gut. Ich dachte, du wärst gar nicht mehr da gewesen. Nee, doch. Aber halt nicht in der Situation, wo es eben am schlechtesten ging. Hm. Ja, aber das ist aber auch jetzt wirklich dann schwierig, sich da genau die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Situation dann da gewesen wärst, die ist natürlich äußerst gering. Ja, nur es ist halt auch, also wir haben halt dann immer so Diskussionen über meine Mutter halt geführt und es war halt nicht mehr schön am Ende. Hm. Und ich hätte so gern irgendwie nochmal in den Arm genommen und gesagt, dass ich ihn lieb habe oder so. Aber dazu kam es einfach nicht, weil wir immer dann Diskussionen hatten und mit der Mama und er will sie zurückhaben und so Sachen halt immer. Und das immer in der Diskussion geendet. Das heißt, die Besuche, wenn du da warst, die waren dann auch eher nervig. Ja. Und anstrengend. Ja. Hm. Genau. Was wieder zurückzuführen ist auf das ganze Drama der Sucht und der Entzweiung der Eltern und so weiter. Ja, und ich ja eigentlich wissen müsste, dass er das nicht ist im Prinzip, sondern dass es nur der Alkohol macht. Aber das habe ich halt nicht gesehen und ich war dann so ein bisschen genervt und dann muss ich mir das wieder anhören und so. Mhm. Und das ist, finde ich, so. Ich hätte gerne nochmal gesagt, ich habe dich lieb oder so. Mhm. Und danke für das, was er gemacht hat für mich einfach auch. Warst du auf der Beerdigung? Ja. Ja. Ja. Und gehst du auch ab und zu seinem Grab? Ja. Ja. Ja. Also Eva, ihr seid da ja auch in große Turbulenzen geraten durch die schwere Erkrankung deines Vaters. Und dass man da nicht immer alles richtig macht, ist auch normal. Ja. Ich glaube, jetzt, wo du es mir noch eingehender erklärt hast, besteht kein Grund, dir große Vorwürfe zu machen. Mhm. Natürlich, dass man immer noch sagt, ja, ich hätte ihm vielleicht sagen können, ich habe dich lieb. Klar, ja. Das schon. Aber einen großen Vorwurf, glaube ich, brauchst du dir nicht zu machen. Es ist einfach ein tragisches Ende in jeglichem Sinne gewesen. Ja. Wie alt ist der Vater geworden? 49. 49 ist. Ja. Du lieber Himmel. Hm. Jung. Ja, du hast jetzt ein gutes Angedenken an ihn, trotz des schlimmen Endes. Ja, also ich denke eigentlich nur positiv, weil ich mittlerweile halt an dem Punkt bin, wo ich sage, das war alles nur der Alkohol, warum er am Ende so war. Ja, so muss man das ja auch sehen. Und das ist ja auch so. Wenn man es so sieht, dann war es eigentlich nur positiv. Mhm. Und du hast eine schöne Erinnerung an deinen Vater, als er gesund war. Ja. Das finde ich auch sehr wichtig. Ja. Und du denkst viel an ihn. Ja. Das ist auch gut. Liebe Eva. Ja. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist Martin. Martin ist 54. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Martin. Auch zum Thema. Ich wollte auch das Thema aus dieser Sicht betrachten, dass ich möglicherweise jemanden in Not im Stich gelassen. Ja, erzähl mal. Das war während meiner Studienzeit, habe ich in einer Markierungskolonne gearbeitet, die auf der Autobahn die Markierungslinien ziehen, renovieren, eben neu machen. Mhm. Und wir sind zu drei Autos gefahren und die zwei der Kleinlaster, den einen habe ich gefahren, den anderen hat ein anderer Student gefahren, der mit mir zusammen da gearbeitet hat in den Ferien. Und dann ist ein Lastwagen in diese Strichziehkolonne von hinten hineingefahren. Mhm. Und dabei sind dann beide Autos explodiert. Also da war ja Lösungsmittel auf den Autos und das brannte natürlich alles furchtbar. Wie viele Leute waren denn jeweils in den Autos? In jedem Auto saßen, in meinem Auto saßen zwei. Ja. Und in dem Wagen hinter mir, der auch dieses Blinkschild hinter sich hatte, um die Kolonne zu sichern von dem Verkehr, da saß nur der Student alleine. Mhm. Und vor mir war die Strichziehmaschine, da saßen auch noch zwei. Mhm. Und als ich dann aus unserem beschädigten Auto raus bin und meinen Beifahrer auch rauskomplimentiert hatte und dann nach hinten gelaufen war. Also das Auto brannte, beide Autos brannten. Ja, zunächst mal brannte nur das hintere Auto. Ach so. Weinst du nicht, ja. Und du warst unverletzt. Ich war auch unverletzt, ja. Mhm. Dann bin ich da hingelaufen zu dem brennenden Auto und sah, dass der andere Student auf dem Sitz lag, quer, und sich nicht bewegte und das Auto brannte aber. Und dann habe ich versucht, die Tür aufzumachen, aber das war eben schon heiß und da waren Flammen. Mhm. Und dann bin ich zu meinem Auto zurückgelaufen und wollte den Feuerlöscher holen, um die Tür abzulöschen und dann möglicherweise in die Fahrerkabine reinzukommen. Mhm. Und in dem Moment ist mein Auto auch explodiert. Ja. Und dann konnte ich den Feuerlöscher nicht mehr holen. Ja. Und dann bin ich wieder zurück und inzwischen brannte das natürlich noch viel mehr und dann war gar nicht mehr an diese Tür ranzukommen. Und dann habe ich praktisch zusehen müssen, wie dieser Mensch verbrannt ist. Du standst quasi einen Meter daneben? Ja, drei Meter daneben. Und der bei dir mit dem Auto saß? Ja, der war völlig durcheinander, der war gar nicht mehr zurechnungsfähig. Man konnte auch nicht die Scheibe einschlagen und irgendwie rausreißen, das ging nicht. Ja, mit der Hand kannst du das nicht machen. Nee. Und wir hatten da keine Werkzeuge und alles stand lichterloh in Flammen. Und man hat ja da auch fast in dem Moment nicht die klaren Gedanken. Mhm. Im Nachhinein weiß man, was man möglicherweise im richtigen Moment alles gleich hätte tun können. Ja, das heißt, du hast... Und das ist im Grunde das, was ich auch meine, man weiß ja nicht, in welche Notsituation man im Leben mal gerät. Mhm. Aber wenn man dann in dem richtigen Moment nicht die richtige Geistesgegenwart hat oder nicht die richtige Entscheidung gleich trifft, dann lässt man möglicherweise andere Menschen im Stich. In diesem zweiten Auto saß, du hast es gerade schon gesagt, saß nur der Student? Nur der Student, ja. Nur der Student. Und ihr habt dann mit ansehen müssen, wie der bei lebendigem Leibe verbrennt? Ja, quasi. Also er hat das wohl nicht gemerkt, weil er bewusstlos war. Ja. Aber und als die Rettungskräfte ankamen, muss das ja ein Bild der Verwüstung gewesen sein. Ja, das war ja viel später dann. Ja. Das war viel später. Waren die Autos ausgebrannt und der tote Mensch lag in dem Auto drin und ihr wart wahrscheinlich so geschockt, dass ihr gar nicht wusstet, was ihr tun solltet. Ja. Ich habe mich auf die Straße gekniet und dann gebetet, weil ich relativ fromm bin und so. Mit solchen Sachen gehe ich dann auch religiös um. Aber es war eben. Wenn ich denke immer wieder mal daran, dass man eben. Dass man eben sehr leicht in Situationen gerät, wo ganz man andere in Not im Stich lässt. Will ich nicht sagen, aber eben, Was meinst du denn? Du hast gerade gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer, wenn man das alles sachlich sich anguckt. Was hättest du denn im Nachhinein von der jetzigen Zeit tun können? Erstens schneller zu dem Auto hingelaufen wäre und dann sofort nichts anderes versucht hätte, als diese Tür aufzukriegen, dass dann möglicherweise wir ihn hätten rausziehen können, wenn die Tür denn aufgegangen wäre, das weiß ich nicht so genau, aber ich bin eben erst zurückgelaufen zum Auto, um den Feuerlöscher zu holen. Ja. Das hat wieder Sekunden gedauert und inzwischen eskalierte das alles. Ja, vielleicht die Tür aufreißen, den Mann einfach rausziehen und... Gleich am Anfang hätte ich mir vielleicht die Finger verbrannt oder die Haare. Aber da waren ja eben andere auch noch, du warst ja nicht alleine, die haben es ja auch nicht gemacht. Ja, naja gut, das hilft ja nicht weiter. Nee, es hilft nicht weiter, aber es ist ja schon sonderbar, dass alle... da ist man natürlich geschockt, nicht? Man steht ja unter Schock nach so einem Ereignis. Du ist das ja schon eine ganze Weile her. Ja, das ist lange her, ja. Dennoch wirst du wahrscheinlich immer und immer wieder mal dran denken. Immer wenn ich auf der Autobahn so eine Kolonne sehe. Oder so eine Baustelle sehe. Wie lange hast du denn, ich meine, das ist ja schon hart, wenn man das mit ansehen muss. Wie lange hast du damals gebraucht, um so einigermaßen über diesen Schock hinwegzukommen? Also ich habe versucht, das aktiv zu machen, aktiv darauf zu reagieren, indem ich am nächsten Tag zu seinen Eltern gegangen bin. Ah ja. die wussten ja auch von nichts und waren natürlich auch daran interessiert, irgendwie Näheres zu erfahren über den Tod ihres Sohnes. Gab es von irgendeiner Seite einen Vorwurf? Nein. Auch von den Eltern nicht? Nein. Und dass du dann zu den Eltern gegangen bist, meinst du, dass dir das schon auch etwas geholfen hat, selbst mit der die Sache zu begreifen und damit zurechtzukommen? Ja, ich hatte das Gefühl, damit für ihn mittelbar noch etwas zu tun. Verstehe. So den letzten Dienst. Ja, verstehe. Kann ich nachvollziehen. Lieber Martin, die Sendung ist gleich rum. Ich danke dir für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Bitte. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Axel Düllmann. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio Salz, 1 Uhr wieder Fernsehen. 1 Uhr 1 Festival morgen mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Schöne Nacht.